sicher's jetzt versteh, wie leer und so bald mein Leben wird, wenn du nicht bist, wird auch die Stunde mir zum Abschied schlagen. Werd ich das Bild von dir in meinem Herzen tragen, nur ich dich, wird diese Welt erschön. Ich weiß, wenn du mich siehst, dann kann uns beiden Blüten mehr, warum kann ich nicht glücklich?